Okay. Nach dem Training versorgten Wendy und Andrea ihre Pferde, ließen Miss Dixie und Min Dern auf die Koppel gleich hinter der Reithalle, brachten Sättel und Zaumzeug in die Sattelkammer und gingen dann ins Reiterstübchen, um ein Eis zu essen.